Zum 90. Jahrestag der Gründung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus stellte jüngst das nigerianische Nationale Kim-Il-Sung-Ismus-Kim-Jong-Ilismus-Studienkomitee einen Sonderbeitrag ins Internet. Darin wurde unterstrichen, Präsident Kim Il-sung habe am 17. Oktober 1926 in den Tienern den Verband zur Zerschlagung des Imperialismus gebildet. Die Partei der Arbeit Koreas halte das Prinzip der Souveränität, das der Verband hervorgehoben habe, für die feste Richtschnur des Aufbaus und der Tätigkeit der Partei.